Eine zusammenhängende Geschichte bis zum Februar 1843 kann ich nicht mehr geben. Ich erinnere mich nur, dass ich unaufhörlich Mühe und Not hatte, obwohl beständig von der Hoffnung aufrechterhalten, es werde endlich das Ende kommen. Ich füge daher hier einige allgemeine Bemerkungen ein, die ich mit unerschrockener Offenheit gebe, wiewohl allerlei Rücksichten, mir behutsam zu sein, raten wollen. Es stellte sich nämlich mehr und mehr heraus, dass eine große Veränderung mit den zum Vorschein kommenden Geistern vorgegangen war. Ihrer vieler, die bisher öfter wiedergekehrt waren, kamen nicht wieder. Und die Person sah mich von diesen in der Kirche, während ich auf der Kanzel stand, auf eine gefährliche Weise umschwärmt, als wollten sie alles versuchen, mir Schaden zuzufügen. Dass ich ganz ohne Empfindung geblieben sei, auch in der Zeit, da ich noch nichts darum wusste, da es mir die Gottliebin aus Schonung lange Zeit verschwieg, kann ich gerade nicht sagen. Aber doch war die etwaige Einwirkung auch nicht so, dass ich ihre Aussagen dadurch bestätigt fand. Namentlich fühlte ich mich in den Predigten eher gestärkt als geschwächt. Ich lasse es also dahingestellt sein. Bei anderen Geistern, die fortan sich zu erkennen gaben, schien es in der Schwebe zu sein, was weiter aus ihnen werden sollte. Merkwürdig war es, dass die Gottlieben von Anfang an entweder im Schlafe oder, wenn sie nicht bei ihren gewöhnlichen Sinnen war, beständig in der Gesellschaft dieser Geister sich befand, von denen sie viele kannte, während sie von dem, was zwischen mir und den Geistern aus ihr vorfiel, nichts wusste. Sie sah ferner die ausgefahrenen Geister, jedes Mal noch eine Weile in der Stube, und namentlich der letzterwähnte, der als Hauptfehler erschien und stets mit einem ungeheuren Buche, in das er die ihn Untergebenen eingetragen haben soll, vorgestellt war, wurde mit einer seltsam verbrämten, kostbaren, auf uralte Zeit hinzielenden Kleidung nach ihrer Aussage von ihr wahrgenommen. Die Dämonen selbst erschienen der Gottlieben rücksichtlich ihrer Gesinnung sehr verschieden. Die einen fand sie immer voll Wut und Ingrimm, namentlich in Beratschlagungen begriffen, wie sie in dem durch das Wort Gottes gegen sie gemachten Angriff sich helfen wollten. Die anderen schienen von diesen mit Gewalt festgehalten. Dieser Unterschied stellte sich auch bei denen heraus, die aus ihr sprachen. Die einen waren trotzig, voll Hass gegen mich und sprachen oft Worte aus, die wert gewesen wären, aufbehalten zu werden. Sie hatten ein Grauen vor dem Abgrund, dem sie jetzt sich nahe fühlten, und sagten unter anderem: »Du bist unser ärgster Feind, wir sind aber auch deine Feinde. Dürften wir nur, wie wir wollen.« Und dann wieder: »Oh, wenn doch nur kein Gott im Himmel wäre!« Daneben schrieben sie doch alle Schuld ihres Verderbens sich selber zu. Schauerlich war das Benehmen eines Dämonen, der früher im Hause der Gottlieben von dieser gesehen worden war und jetzt als Meineidiger sich zu erkennen gab. Er rief zu wiederholten Malen die Worte aus, die an einem Fensterladen jenes Hauses gemalt stehen: »O Mensch, bedenk die Ewigkeit, versäume nicht die Gnadenzeit, denn das Gericht ist nicht mehr weit.« Dann verstummte er, verzog das Gesicht, hob starr drei Finger in die Höhe, schauerte plötzlich zusammen und stöhnte: »Hm.« Dergleichen Szenen, welchen ich gerne mehr Zuschauer gegönnt hätte, kamen viele vor. Die meisten Dämonen indessen, die sich vom August 1842 bis Februar 1843 und später kundgaben, gehörten zu solchen, die mit heißester Begierde nach Befreiung aus den Banden Satans schmachteten. Es kamen dabei auch die verschiedensten Sprachen mit den sonderbarsten Ausdruck vor, meist, dass ich sie mit keinen europäischen Sprachen vergleichen konnte. Aber sicher kam auch Italienisches und Französisches. Sonderbar und mitunter komisch anzuhören waren in einzelnen Fällen die Versuche solcher Dämonen, Deutsch zu reden, besonders auch, wenn sie Begriffe, deren deutschen Ausdruck sie nicht zu wissen schienen, umschrieben. Dazwischen hinein ließen sich Worte vernehmen, die ich keiner von beiden Arten Dämonen zuschreiben konnte, denn sie klangen als aus einer höheren Region stammend. Dahin gehört die über die Maßen häufige Ausführung der Worte: Die Weissagung wird ja noch erfüllet werden zu seiner Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht außen bleiben. Ob sie aber verziert, so harre ihrer, sie wird gewisslich kommen und nicht verziehen. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, denn der Gerechte lebet seines Glaubens. Dann war's wieder, als ob dieselbe höhere Stimme sich zu den Dämonen wenden wollte, indem sie eine Stelle, die ich lange nicht finden konnte, bis ich sie in Jeremia Kapitel 3, Vers 25 erkannte, ausrief. Statt der ersten Person wir wurde die zweite gebraucht, also: Darauf ihr euch verließet, das ist euch jetzt eitel Schande, und des ihr euch tröstetet, des müsstet ihr euch jetzt schämen. Denn ihr sündigt damit wieder den Herrn, euren Gott, beide, ihr und eure Väter, von Jugend auf, auch bis auf diesen heutigen Tag, und gehorchet nicht der Stimme des Herrn, eures Gottes. Diese und andere Bibelstellen begriff ich lange nicht, doch lernte ich alle mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung schenken. Bei solchen Äußerungen, die bisweilen am Schlusse eines Kampfes vorkam, war es mir zumute, als ob mir Stärkung und Trost von oben damit geboten wäre. Wie ich denn auch nicht ohne den gerührtesten Dank auf die vielen Bewahrungen und Rettungen zurückblicken kann, die ich erfahren durfte. Denn dazwischen hinein kamen immer wieder grauenhafte Szenen vor. Die Kranke wurde unaufhörlich gequält. Namentlich wurde ihr Leib in jener Zeit oft außerordentlich aufgedunsen und sie erbrach ganze Kübel voll Wasser, was dem Arzte, der je und je dabei war, besonders rätselhaft war, da man gar nicht begreifen konnte, woher das viele Wasser käme. Sie bekam ferner öfters Schläge auf den Kopf, Stöße in die Seite, dazu heftiges Nasenbluten, Bluterbrechungen, Not mit dem Stuhlgang und anderes. Und bei allem, was mit ihr vorging, schien es eine lebensgefährliche Wendung nehmen zu wollen. Aber durch Gebet und Glauben wurde es unschädlich gemacht oder zurückgedrängt. Noch teile ich einiges von den nach Befreiung schmachtenden Dämonen aus jener Zeit mit. Ich gab lange Zeit ihren Reden kein Gehör und kam oft in großes Gedränge, wenn ich den schmerzvollen Ausdruck im Gesicht, die flehentlich emporgehobenen Hände und den heftigen Tränenstrom, der aus den Augen floss, sah und dabei Töne und Seufzer der Angst, Verzweiflung und Bitte hörte, die einen Stein hätten erweichen sollen. So sehr ich daher mich sträubte, auf irgendeine Erlösungsmanier einzugehen, weil ich bei allem, was vorkam, immer zuerst an einen etwaigen gefährlichen und verderblichen Betrug des Teufels dachte und für die Nüchternheit meines evangelischen Glaubens fürchtete, so konnte ich doch zuletzt nicht umhin, eine Probe zu machen. Besonders da gerade diese Dämonen, die einige Hoffnung für sich zu haben schienen, weder durch Drohungen noch durch Anmahnungen sich zum Weichen bringen ließen. Der erste Dämon, bei welchem ich es, so viel ich mich erinnere, wagte, war jenes Weib, durch welches die ganze Sache angeregt schien. Sie zeigte sich wieder in der Gottlieben und rief fest und entschieden, sie wolle des Heilands und nicht des Teufels sein. Dann sagte sie, wie viel durch die bisherigen Kämpfe in der Geisterwelt verändert worden sei. Mein Glück aber sei das gewesen, dass ich ganz allein beim Worte Gottes und dem Gebet geblieben sei. Wenn ich etwas anderes als das versucht und etwa zu geheimnisvoll wirkenden Mitteln meine Zuflucht genommen hätte, wie sie vielfältig unter den Leuten üblich seien und auf welche es die Dämonen bei mir angelegt hätten, so wäre ich verloren gewesen. Das sagte sie mit bedeutungsvoll aufgehobenen Finger und mit den Worten schließend: Das war ein fürchterlicher Kampf, den Sie unternommen haben. Dann flehte sie dringend: Ich möchte für Sie beten, dass Sie vollends ganz aus des Teufels Gewalt befreit werde, in die Sie fast unwissend durch getriebene Abgötterei, Sympathie und Zauberei gefallen sei, und dass Sie irgendwo einen Ruheort erhalte. Ich hatte das Weib im Leben gut gekannt, und sie zeigte damals eine Begierde zum Wort Gottes und nach Trost, wie ich sonst nicht leicht wahrgenommen hatte, wie denn auch kaum eine Woche verging, da sie nicht 2 bis 3 Mal in mein Haus kam und mich besuchte. Namentlich hatte sie von mir das Lied »Ruhe ist das beste Gut« sehnlich begehrt. Nun wollte mir doch das Herz um sie brechen, und mit innerlichem Aufblick zu dem Herrn fragte ich sie: »Wo willst du denn hin?« »Ich möchte in ihrem Hause bleiben«, antwortete sie. Ich erschrak und sagte: »Das kann unmöglich sein.« »Darf ich nicht in die Kirche gehen?«, fuhr sie fort. Ich besann mich und sagte: »Wenn du mir versprichst, dass du niemanden stören und nie dich sichtbar machen willst, und unter der Voraussetzung, dass es Jesus dir erlaubt, habe ich nichts dagegen.« Es war ein Wagnis von mir, doch vertraute ich dem Herrn, er werde alles recht machen, da ich mich vor ihm keiner Vermessenheit schuldig fühlte. Sie gab sich zufrieden, nannte noch den äußersten Winkel, dahin sie sich begeben wolle, und fuhr dann sodann freiwillig und leicht aus nach dem Anschein. Von alledem wurde der Kranken nichts gesagt, und doch sah sie das Weib zu ihrem großen Schrecken an der bezeichneten Stelle in der Kirche. Außer ihr aber gewahrte niemand etwas davon, und in der Folge hörte die Erscheinung ganz auf, wie überhaupt durch die nachfolgenden Kämpfe sich alles immer wieder veränderte. Auf gleiche Weise suchten auch andere Geister, die durch Abgötterei und Zauberei noch gebundene des Teufels zu sein vorgaben, während sie sonst Liebe zum Heiland hätten, Befreiung und Sicherheit. Nur mit äußerster Behutsamkeit und angelegentlichen Bitten zu dem Herrn ließ ich mich in das Unabweisbare ein. Mein Hauptwort war immer: »Wenn Jesus es erlaubt!« Es zeigte sich auch, dass eine göttliche Leitung darunter waltete. Denn nicht alle erlangten, was sie baten, und manche mussten auf die freie Barmherzigkeit Gottes sich verlassend fortgehen. Ich möchte diesen subtilen Punkt nicht weiter ausführen und bemerke nur, dass keinerlei Unruhe vorgekommen ist, während die Kranke stets wieder erleichtert wurde. Solche Geister, denen ein vorübergehender Ruheort gegeben wird, dürfen auch mit den eigentlichen Spukgeistern nicht verwechselt werden. Die letzten erscheinen immer als unter dem Gesicht und unter der Gewalt des Satans, von welcher jene befreit waren. Manche Bemerkungen, die ich nach den gemachten Erfahrungen mitteilen könnte, halte ich umso lieber zurück, da sie nur Anstoß erregen könnten, während sie sonst, als nicht in der Bibel begründet, keine weitere Aufmerksamkeit verdienen. Nur einen sehr interessanten Fall kann ich nicht übergehen. Einer der Geister bat mich gleichfalls darum, in die Kirche gelassen zu werden. Ich sagte mein gewöhnliches: »Wenn es Jesus erlaubt!« Nach einer Weile brach er in ein verzweifeltes Weinen aus und rief oder hörte rufen: »Gott ist ein Richter der Witwen und Waisen!« Mit dem Bemerken, es werde ihm nicht gestattet, in die Kirche zu gehen. Ich sagte: »Du siehst, dass der Herr es ist, der dir den Weg zeigt, und dass es also nicht auf mich ankommt. Geh hin, wo der Herr dich hingehen heißt.« Dann fuhr er fort: »Dürfte ich nicht in ihr Haus gehen?« Diese Bitte überraschte mich, und an Frau und Kinder denkend, wollte ich nicht geneigt sein, zu willfahren. Allein ich bedachte mich, ob es nicht eine Versuchung für mich sein soll, zu zeigen, dass ich mir aller Aufopferung gefallen lassen könne und sagte daher endlich: »Nun denn, wenn du niemand beunruhigst und Jesus es dir erlaubt, so mag es geschehen.« Plötzlich hörte ich wieder etwas, wie von höherer Stimme, aus dem Munde der Kranken, das rief: »Nicht unter Dach! Gott ist ein Richter der Witwen und Waisen!« Der Geist fing wieder nach dem Ansehen an zu weinen und bat, wenigstens in meinem Garten gehen zu dürfen, was ihm jetzt gestattet zu werden schien. Es war, als ob einst durch seine Schuld Waisen um ihr Obdach gekommen wären. So dauerte es längere Zeit fort, und wem ein Ruheort gegeben war, der kehrt nicht wieder. Viele gaben sich zu erkennen, indem sie förmlich ihren Namen sagten, was namentlich die taten, die seit meiner Amtsführung hier gestorben waren. Andere nannten nur den Ort, wo sie her wären, oft hunderte von Stunden entfernt. Selbst aus Amerika wollten etliche gekommen sein. Ich ließ es dahingestellt sein, wie weit ich alles für Wahrheit zu nehmen hätte, und war froh, ihrer nur loszuwerden. Ich bemerke nur noch, dass durch Obiges keineswegs die Lehre von einem Fegefeuer oder die Lehre von einem Gebet für die Verstorbenen bestätigt wurde. Letzteres ist so gefährlich, dass ich jedermann alles Ernstes davor warnen möchte, weil die nachteiligen Einwirkungen von Seiten der unsichtbaren Welt die Folge davon sein können.